Okay, if you can turn in your Bibles to Exodus. Und bitte schlagt hin zum zweiten Buch Mose. Chapter 33. Kapitel 37. 33. Zweite Buch Mose, Kapitel 33. And let's pray. Und lass uns beten. Father, we thank you so much for your word. Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort. Thank you that you consider us friends. Danke, dass du uns als Freunde betrachtest. And Lord, we just pray now. Und Herr, wir bitten dich jetzt, that we would really not just learn something from your word tonight. Dass wir heute Abend nicht einfach nur etwas aus dem Wort lernen, but we would get to know you. Sondern dass wir dich viel mehr kennenlernen. Just be closer to you tonight than ever before. Und dir einfach viel näher sind, als wir es je zuvor waren. And we pray for Pastor Rob right now. Und wir bitten auch jetzt für Pastor Rob. Strengthen him and heal him. Stärke ihn und heile ihn. In Jesus' name. Und darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, this is a very interesting portion we're going to look at tonight. Das ist eine sehr interessante Schriftstelle, die wir uns heute Abend anschauen werden. And actually, I've never really preached on this before. Und eigentlich habe ich noch nie zuvor darüber gepredigt. And so this is, I was sharing with Pastor Rob what I was going to speak on. Und ich habe auch mich so ein bisschen ausgetauscht mit Pastor Rob, worüber ich sprechen wollte. And he just smiled. Und er hat nur gelächelt. I didn't see the smile because I was talking to him on the phone. Also ich habe das Lächeln nicht gesehen, weil ich mit ihm am Telefon sprach. But I can tell in the midst of his pain and just not feeling good. Aber ich kann euch sagen, so inmitten seiner Schmerzen und dass er sich eben doch unwohl fühlt. And you know him by now, if he's just feeling half sick, he's here. Man weiß eigentlich inzwischen, wenn er nur halb krank ist, dann ist er doch hier. So he's got to really be sick, not also to be ihm muss es wirklich schlecht gehen. But I could just sense his spirit just, yeah, that's great, wow. Aber ich konnte einfach spüren, wie sein Geist sich erhob und sagt, ja, wow, das ist super. But in order to discuss this, we have to look into this discussion that Moses had with God. Und um das genauer zu betrachten, müssen wir einfach da eintreten in dieses Zwiegespräch, was Mose mit Gott führt. And so we're going to read a few verses, but I want to give you a little background. Wir werden jetzt ein paar Verse lesen, aber zunächst einmal kurz den Hintergrund dazu. Because Moses was talking to God. Und es war ja so, dass Mose mit Gott sprach. And he says in an earlier part of this chapter. Und an einer vorherigen Stelle in diesem gleichen Kapitel. He says in verse 13, he says, Lord, if I have found grace in your sight. Da spricht er zu Gott und sagt, Herr, wenn ich Gnade, Gunst bei dir gefunden habe, show me your way. Dann zeige mir doch deinen Weg. And really, one translation says, I really want to be intimate with you. Eine Übersetzung sagt dazu, ich möchte wirklich mit dir ganz vertraut sein. I really want to know who you are. Ich möchte wissen, wer du bist. And the Lord says, hey, my presence will be with you and that's how you'll really get to know my way. Und der Herr sagt, meine Gegenwart wird bei dir sein und so wirst du wirklich meine Wege erkennen. Now Moses doesn't stop there. Aber Mose bleibt dort nicht stehen. Because later on in verse 18, and this is where we can look at this. Denn später in Vers 18 ist es so, und da können wir uns das genau anschauen. He says, Lord, I really beg of you now. Sagt er, Herr, ich bitte dich eigentlich, hier. Show me your glory. Ich bitte dich, zeige mir deine Herrlichkeit. So he asked God, I want to get to know you intimately. Er bat Gott, ich möchte dich ganz vertraut kennenlernen. But also, you know, you have me leading these 2 million people around. Und du lässt mich hier diese 2 Millionen Menschen da führen. And they're not the easiest people to work with, let me tell you. Und Gott, die sind nicht einfach, wenn ich es nur so sagen kann. As you know, we've gone through enough already. They just don't believe you sometimes. Und du weißt es ja bereits, die glauben dir manchmal nicht. And so he asks this other question. Und so bittet er noch diese zweite Frage. Because it's just like so many times for us, what we do. Und das ist ja ähnlich, wie es uns oftmals geht. If you're in any position as a parent or a leader in any way. Wenn du vielleicht in einer Position stehst als ein Leiter oder vielleicht bist du auch einfach ein Elternteil. You're always thinking of, you know, wow, that message would be good for them. Und du denkst dann immer, ja, die Botschaft, die wäre gut für sie. And so he asks this next question. Aber so stellen wir jetzt auch die nächste Frage. Lord, show me your glory. Herr, zeige mir doch bitte deine Herrlichkeit. Lord, I want to know really how big you really are. Ich möchte wirklich sehen, wie groß du bist. Everything, I mean in your majesty, everything. Ich möchte alles sehen, deine Herrlichkeit, deine Majestät. I want to know this for them. Und ich möchte es doch wissen für sie. And he says this very interesting answer. Und dann kommt von Gott diese interessante Antwort. And this is what we're going to speak upon tonight. Und darüber werden wir heute Abend sprechen. And he answers with this. Und die Antwort ist diese. In verse 19. Vers 19. And he says, I will make all of my goodness pass before you. Ich werde alle meine Güte an dir vorüberziehen lassen. We're going to speak about the goodness of God. Wir werden jetzt sprechen über die Güte Gottes. Because here Moses was asking for something huge. Da war ja Moses und er bat einfach um etwas Großes, etwas Riesiges. To find out how big God is. Um herauszufinden, wie groß Gott ist. And God answers him something completely different. Und Gott antwortet ihn eigentlich auf eine ganz andere Weise. Because he asks, he says, I will show you all of my goodness. Er sagt und antwortet, ich zeige dir all meine Güte. And so what is God's goodness? Aber was ist Gottes Güte? Well, let's turn the page. Schlagen wir einmal die Seite um. Or the next chapter. Oder gehen wir ins nächste Kapitel. But the Lord says right after this. Der Herr sagt direkt danach. He says, Moses, this is what I'm going to do. Moses, das ist das, was ich tun werde. I want you to climb up to the rock. Ich möchte, dass du da hinaufsteigst auf den Fels. And then I will hide you and I will pass by you and show you my goodness. Und ich werde dich darin verbergen und dann werde ich dir meine Güte zeigen. And so this is what he says. Und this is what Moses says about God's goodness. Moses möchte jetzt die Herrlichkeit Gottes sehen, die Güte Chapter Gottes sehen. Chapter 34, verse 6. Kapitel 34, Vers 6. And the Lord passed by before him. Und der Herr, der Gott, ging vor ihm entlang. And now this is Moses saying this. Und das ist das, was Mose jetzt spricht. He says, the Lord God. Und der Herr, Gott. Merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Barmherzig und gnädig und, Verse 6. Keeping mercy for... Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will no means clear the guilty. Also insgesamt, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld und meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. So what we see here is the goodness of God. Und was ich hier sehen könnte, ist die really, Güte Gottes. What Moses needed not only to see himself, und was Mose nicht nur für sich selbst sehen musste, but he needed to see this for the people, es war noch vielmehr so, dass es auch für das Volk sehen musste, is the greatest thing about God, und worum es da geht, ist einfach das Größte an Gott. Is his goodness, es ist seine Güte. And that he forgives. Nämlich, dass er vergeben and he's saying, Moses, not only do I forgive you, und er sagt, Mose, nicht allein, dass ich dir vergebe. And so Moses gets this revelation. Moses erhält diese Offenbarung. You forgive the iniquity of thousands. Du vergibst das Unrecht von Tausenden. That these people that are so hard to manage, you've already forgiven them. Dieses Volk, was das so hartherzig und schwierig ist, du hast ihn bereits vergeben. That's your goodness. Das ist deine Güte. That's your glory. Das ist deine Herrlichkeit. That's my glory. Genau das, Moses. I love das ist meine Herrlichkeit. What this one Bible dictionary says. Ich liebe das, was ein Bibel-Wörterbuch sagt. God's goodness appears in two things. Gottes Güte zeigt sich in zweierlei Weise. In giving. In dem Geben. And forgiving. Und in dem Vergeben. You see, in every situation in our life. Wir können das erkennen in jeder Situation in unserem Leben. The problem is so many times situations happen. Das Problem ist, dass so oft Situationen eintreten. Look at the children of Israel. Schau dir da das Volk Israel an, die Kinder. God opened up the waters, they went through. Die Kinder Israel. Gott hat das Wasser geteilt, sie sind da durchgegangen, das Rote Meer. Why? God is really good. Gott ist super. Mal schau. Okay. But not only that. Aber nicht allein das. But they get across. Sie ziehen da durch. As soon as they get across, aber sobald sie da durch sind, the Egyptians are hot behind them, coming after them. Da sind ja die Ägypter direkt hinter ihnen, sie verfolgen sie. And they get into the middle of the sea. Da sind sie inmitten des Roten Meers. And the Lord just swallows them up. Also der Feind, und dann wird er verschlungen von dem Wasser. Oh, God, you're really, really good. Ha, Gott, hast du super gemacht. Du bist großartig. Unbelievable. Unglaublich. And they saw how good God was. Und sie sahen, wie gut Gott war. But God wanted to show them he was also good in the next event. Aber Gott wollte ihnen auch zeigen, dass gut und gütig ist in dem nächsten Ereignis, was passieren sollte. Because we love the Lord who fights our battles for us. Denn wir lieben ja den Herrn, der diese Schlachten für uns ausfechtet. But the next thing that happened, it was almost immediately. Aber das nächste, was passiert, und das ist direkt danach, and it's exactly what Pastor Rob spoke about. Und das ist genau das, worüber Pastor Rob sprach. Is that here they were, that was an amazing thing, and then automatically now they're getting thirsty. Right? Da sind sie, haben dieses erstaunliche Erlebnis gehabt mit dem Roten Meer, und jetzt gehen sie weiter und sie sind durstig. Is God not good? Ist Gott jetzt nicht mehr gut? Wait a minute, Lord, I'm thirsty now. Kleiner Moment, Gott, ich habe Durst hier. My daughter has been pulling on my leg. Do you have any water, Dad? Meine Tochter, die zupft schon an meinem Rock, und sie fragt: Papa, hast du kein Wasser? And I ask this question: Was God good in that? Und jetzt stellt sich die Frage: War Gott auch in dieser Situation gütig? Yeah, he was. Ja, er war gütig. Because he wanted to do this amazing miracle. Denn er wollte dieses erstaunliche Wunder tun. See, the danger that we fall into, die Gefahr, in die wir da hineinfallen können, is when circumstances come our way that really we don't quite understand. Wenn da Umstände eintreten, die wir nicht mehr ganz verstehen können. Then we question God's goodness. Dann stellen wir Gottes Güte in Frage. And also we think, okay, am I reading my Bible enough or am I doing enough for the Lord? Oder wir stellen uns selbst in Frage, lesen wir jetzt genügend die Bibel oder tue ich auch genug von Herrn? But for us, God's goodness is not based upon our performance. Aber für uns gilt doch eigentlich, dass Gottes Güte nicht abhängig ist von unserer Leistung. It's not about serving more. Da geht es nicht darum, dass wir ihm jetzt mehr dienen müssten. It's not about walking the little old lady across the street. Es ist nicht, dass wir jetzt da irgendwie eine ältere Dame dann noch über die Straße führen. Or passing out tracts. Oder Traktate austeilen. Those are great things. Und das sind ja an sich gute But Dinge. That's not what God is looking for. Aber das ist nicht, wonach Gott schaut. Because really he goes into it there in chapter 34, verse 7. Denn er geht da richtig tief hinein in Kapitel 34, Vers 7. When he says, I will by no means clear the guilty. Und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft. I am merciful, he says. Ich bin barmherzig. I am forgiving. Ich vergebe. But I will not clear the guilty. Aber ich lasse die Sünde nicht ungestraft. Which means, listen, the most important thing for you and I. Er sagt, hör zu, das Wichtigste für dich und für mich es ist wichtig, nicht nur allein über die Güte Gottes zu wissen, but to experience that goodness in sondern auch diese Güte zu erleben. In the midst of the crazy things we go through. Inmitten dieser verrückten Dinge, die wir durchleben müssen. I love what Pastor Brent just prayed. Ich liebe das, was Pastor Brent gerade gebetet hat. Because he said, Lord, some of us are going through impossible situations right now. Er hat gebetet, einige von uns, Herr, sie gehen durch total unmögliche Situationen. And isn't that the truth sometimes? Und ist das nicht manchmal die Wahrheit? We're going through impossible situations. Wir gehen dadurch unmögliche Situationen. And what happens? Und was geschieht? Is God wants His goodness to be experienced in the midst of the impossible situations. Gott möchte, dass seine Güte von uns erfahren wird inmitten dieser scheinbar unmöglichen Situationen. Situationen, die wir überhaupt nicht verstehen können. And here's the one key for this. Und da gibt es einen Schlüssel dazu. See, for you and I, it's not an issue of obedience. Für dich und für mich ist es nicht eine Frage des Gehorsams. That's what this was all about. Denn darum ging es ja bereits that's am Kreuz. That's what the blood was all about. Darum ging es, als dieses Blut vergossen wurde am Kreuz. The one who was perfectly obedient did that for us. Der vollkommen gehorsam war, hat es ja für uns getan. For us it's believing. Für uns geht es vielmehr darum zu glauben. But here's the key. Aber hier kommt der Schlüssel. And I ask this to teenagers all the time. Und ich habe mit den Teenagern immer darüber gesprochen, habe sie diese Frage gestellt. Because I ask myself this. Denn ich stelle mir auch selbst diese Frage. Here it is. Jetzt kommt es. Lord, Herr, is there anything in the way? Gibt es da etwas zwischen uns? Is there something in the way for me experiencing your goodness? Ist da etwas im Weg, so dass ich deine Güte nicht erleben kann? You see, if you look in Galatians chapter 5. Und schaut, wenn ihr da einmal in Galater 5 hineinschaut. One of the fruits of the Spirit is His goodness. eine der Früchte des Geistes ist eben die Güte. And goodness is almost like this huge bucket. Und Güte ist wie so ein riesiger Kübel. Ein Kübel gefüllt. And it's like it's over us all the time. It's kind of hanging there. We can't see it. Da ist dieser riesige Kübel, der uns über uns da schwebt. And many and what when we're walking clean before the Lord. Und wenn wir da reinwandeln vor dem Herrn. Not that we are sinless. Nicht dass wir sündlos wären. Not that we are perfect. Nicht dass wir vollkommen wären. But that we're forgiven. Aber dass wir Vergebung erhalten haben. As far as I know, right now at 7 o'clock, there's nothing in the way between me and you, Lord. Soweit ich das jetzt weiß, hier 7 Uhr, ich glaube, das wird nichts zwischen uns, dir, Herr und mir. The bucket is just tilting and I'm just, it's like showering. Und da ist der Kübel und er neigt sich und dann kommt die Dusche. That's why this morning when I said, Pastor Rob, I'm gonna preach on God's goodness. Und ich habe Pastor Rob heute Morgen gesagt, ich möchte über die Güte Gottes predigen. So, wow, that's great. Und sagt, ja, just, super. It was like I could just see his spirit lift. Yeah. Konnte richtig sehen, wie sein Geist sich da dadurch erhob. And then he said, God is good, isn't he? Und er sagte, Gott ist gut, nicht wahr? He is really good. Er ist wirklich gut. And you see, when we what we do is when there's nothing in the way. Und wisst ihr, wenn da nichts im Weg steht. That's when that bucket is just tilting over. Und dann neigt sich dieser Kübel. Even when things are crazy. Und wir haben diese Dusche mit der Güte Gottes. We feel that sprinkling of, you know what, God's in this and it's good. Und wir fühlen das, wie es da hinabkommt. Und wir fühlen und spüren, ja, Gott ist gut. There is this one verse that I it's one of my life verses. Da gibt es einen Vers und das ist einer meiner Lebensverse. Because when in circumstances are against me. Es gilt für die Umstände, die vielleicht sich gegen mich richten. Or put it this way, we get surprised with the different circumstances. Oder lass uns das einmal so setzen, wenn wir da überrascht werden von diesen Umständen, die da eintreten können. It says in Psalm 27, verse 13. Da steht im Psalm 27, Vers 13. I would have completely lost control or fainted. Ich hätte völlig die Kontrolle verloren und ich wäre tatsächlich einfach schwach geworden in der Situation. Or one, I would have given up. Ich hätte völlig aufgegeben, Ohnmacht. Unless I saw the goodness of God in the land of the living. Wenn ich denn nicht die Güte Gottes im Lande der Lebendigen gesehen hätte. That when situations come immediately. Wenn Situationen da eintreten. Wait a minute, this must be good for me. Können wir sofort sagen, kleinen Moment. Das muss doch gut für mich sein. That God has it, that there's something here for me to learn. Gott ist doch so, dass er das so angelegt hat, dass es hier etwas gibt, was ich lernen kann. Something for me that God, you want to show me something. Gott, hier ist doch genau etwas, was du mir zeigen möchtest. And so once I find that one little thing. Und wenn ich dann genau diesen Punkt finde. We were in Potsdam last week. Wir waren letzte Woche auf der Potsdam. And you know, the beginning, the rain was just like, all the rain. Am Anfang dieser Regen. Na bitte Regen, was soll das denn? Because I wanted to be down at the water in the afternoons. Denn ich wollte ja am Nachmittag mich da ins Wasser legen. I mean, there's just nothing like sitting out in the sun and just fellowshipping and connecting with friends. Und da gibt's doch nichts Besseres, wenn man da einfach unten ist und in der Sonne sitzt und sich einfach die Gemeinschaft pflegt in der Sonne. But I remember one day I'm looking at the cloudy sky. Aber ich habe dann erlebt, wie ich dann da an den Himmel schaute. But I was like, oh, there it is. I see it. There it is. There it is. Und da konnte ich drauf zeigen. I see a patch of blue. Da ist schon ein bisschen, blau. Hier kommt es. It's there. Ja, das ist. I don't care about those other clouds. Egal was mit den anderen Wolken. I see blue. Ich kann es bereits sehen. Oh, da ist blau. There it is. Schau, da ist es. The blue's coming. Yes. Das Blau, das kommt. And you see, that's what happens. Is so many times we start looking at all the clouds. Was geschieht ist, so oft schauen wir nur auf diese Wolken. Instead of seeing that one little spot. Anstatt dass wir uns ausrichten auf diesen kleinen Fleck, der himmelblau ist. And that's why the Lord says, keep your eyes on that spot. Gott sagt ja genau, richte deine Augen, konzentriere sie genau auf diesen Fleck. There's enough clouds in our life. Da gibt es genügend Wolken in unserem Leben. There's enough that we don't understand. Da gibt es genügend Dinge, die wir nicht verstehen. There's enough we can't figure out. Da gibt es genügend Dinge, die wir nicht when we focus on those things, wenn wir uns aber auf diese Dinge kontrollieren, then what happens is that only gets bigger. Dann werden sie immer größer. But when we focus on that little spot, wenn wir uns aber auf diesen kleinen Fleck ausrichten, there it is. Da ist es, himmelblau. You're there. Da bist du. Your goodness, you're there. Deine Güte, da ist sie. And so really, it's when we understand the goodness of God. Wenn wir tatsächlich die Güte Gottes verstehen. You see, Moses was asking God, I want to see really everything about you. Moses bat Gott, ich möchte wirklich alles an dir sehen. God says, I can't show you everything. Gott sagt, nein, ich kann dir nicht alles zeigen. If I show you, you'll die. Wenn ich dir alles zeige, wer ich bin, stirbst du im selben Moment. Aber Herr, ich möchte doch wissen, wie groß du wirklich bist. You want to know how great I am? Möchtest du wissen, wie groß ich tatsächlich bin? I will show you my goodness. Ich zeige dir jetzt meine Güte. And what happens is that when you see my goodness, und wisst ihr, was geschieht, wenn ich dir meine Güte zeige? Then what's going to happen is my goodness is going to flow through you. Was geschehen wird, ist, dass meine Güte dann einfach durch dich strömen wird. Because that's what you're going to pour out to everybody else. Denn das ist das, was du dann am anderen ausgießen wirst. You see, when the Holy Spirit has come into our lives, wenn der Heilige Geist in unser Leben tritt, that goodness is there. Dann ist diese Güte it's da. It's there. Die ist einfach da. I mean, come on, Romans 8:28. All Römer things 8:28. Work together for good. Da steht es doch, alle Dinge wirken zusammen zum and Guten. So we can live in that. Wir können darin ja leben. Now think about, I mean, for us, I mean, come on, we live in a very nice country. Also hey, schaut euch das einfach an. Wir leben in einem wunderschönen Land, sehr comfortable komfortabel. Circumstances. Alles sehr angenehme Umstände. And I thought about maybe this someone in China. Und ich habe darüber nachgedacht, wenn wir jetzt an jemanden denken in China. And I mean, poor as poor can be. Arm, wie man nur arm sein kann. And they get caught for being a Christian. Und sie werden da vielleicht gefasst dafür, dass sie Christen sind. And they get thrown in prison and tortured and beaten and all of those things. Und dann werden sie ins Gefängnis gesetzt. Horrendous. Und sie werden vielleicht geschlagen und auch gequält. Torn away from their families. Sie werden den Familien weggerissen. Is God good? Ist Gott dann immer noch gut? What's amazing is that he finds the goodness of God in this circumstance. Und das ist so erstaunlich, dass auch dort die Person einfach die Güte Gottes in diesen Umständen finden kann. If you want to know if it's the truth or not. Und wenn du da wissen möchtest, ob das auch tatsächlich Wahrheit ist oder nicht. The church in China, the underground church is huge. It's millions upon millions upon millions of Christians. Die Untergrundgemeinde in China, das sind Millionen und Abermillionen. Did they find the goodness of God? Haben sie die Güte Gottes gefunden? And it's ja, just, sehr wohl. It's contagious. Things are und really happening. Und das ist regelrecht ansteckend. And you see, that's why when we look at circumstances or we get put in circumstances. Das ist der Grund, wenn wir da auf die Umstände schauen oder wenn wir da in diese Umstände hineingesetzt werden. God loves it when we expect him to be good. Dann liebt es Gott, wenn wir die Erwartung haben, dass er doch gut ist. Don't look at your performance. Schau nicht auf deine eigenen Anstrengungen und Leistungen. Don't look at what you're doing wrong. Schau auch nicht auf das, was du da verkehrt machst. It's amazing, even if someone's backslidden. Es ist erstaunlich, selbst wenn jemand ganz zurückgeschlittert ist. Been away from God for years. Seit Jahren nicht mehr nah an Gott war. Is God good? Ist Gott immer noch gut? The prodigal son. Der verlorene Sohn. As soon as he turned, sobald er sich umwendete, the goodness of God just flowed to him. Da strömte die Güte Gottes auf ihn ein. And that's what God does for us. Und das ist das, was Gott für uns that's tut. What God does, even if we feel like we've been away from him a day or a month or das ist genau a year. Das, was Gott tut. Selbst wenn wir uns so fühlen, als wenn wir da für einen Tag, für einen Monat, vielleicht sogar ein Jahr von ihm entfernt waren. It doesn't change anything. Es ändert nichts an ihm. He'll always be good to er wird his children. Immer gut sein. Er and ändert sich nicht. It's just whether or not we're experiencing it. Es geht nur darum, ob wir das auch erleben. That's the key. Das ist der Schlüssel. See, the danger is, oh yes, I know about the goodness of God. Die Gefahr liegt darin, dass wir sagen, ja, ich weiß über die Güte Gottes. You want to know about the goodness of God? Möchtest du das über die Güte Gottes wissen? Ask Mary and Martha when Lazarus died. Bitte, oder frag einmal die Maria und die Martha in dem Moment, als Lazarus starb. You know, when Jesus hung out in another town to make sure Lazarus was really dead. Jesus da sich in einer anderen Stadt aufhielt, um wirklich sicher zu gehen, dass Lazarus bereits tot war. Mary and Martha, when Jesus came in. Maria und Martha, die verhielten sich so, als Jesus hineinkam. Rebuked him. Sie wiesen ihn sogar zurecht. Where were you? Wo warst du? But what happened? Aber was geschah? They said, Lord, we know you can do all things. Wir wissen doch, dass du alles tun kannst. Ja, das wissen wir schon. But they weren't experiencing it. Aber in dem Moment haben sie es nicht erlebt. Because God was going to do something greater. Weil Gott noch etwas Größeres tun wollte. We've all been in that place. Und wir waren ja alle schon in diesem. Lord, this is dead now. It's over. You can't do anything. An diesem Punkt, wo wir gesagt haben, na jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es tot. We needed you to do something yesterday. And why are you here now? Du hättest das schon gestern tun müssen. Warum kommst du erst jetzt? God was going to do something greater. Gott wollte etwas Größeres tun. Not only that. Aber nicht allein dies. He wanted to make sure, and he wants to make sure. Er wollte einfach sicherstellen, that we've got nothing to do with it. Dass wir da gar nichts mehr in unserer eigenen Leistung viel zu tun haben. That it's all him. Dass es vollkommen und komplett er ist. So when the Lazarus in our life comes out, wenn dann der Lazarus in unserem Leben aus dem Grab hervortritt, we can't say, wow, I had a lot of faith for this. Da können wir nicht mehr sagen, ja, yeah, must, mein Glaube, der hat es bewirkt. It must have been my prayer. Das muss mein Gebet gewesen sein. No. Nein. He wants us to realize it's just all him. Er möchte, dass wir erkennen, dass es ganz und gar er selbst ist. It's not based upon what we do. Es hat die Grundlage nicht in dem, was wir tun. You see, that's the difference between knowing. Das ist der Unterschied zwischen Wissen and experiencing. Und Erleben. When we just know about the goodness of God, wenn wir nur so intellektuell über die Güte Gottes wissen, we will get negative. Dann werden wir da irgendeine negative Einstellung bekommen. We will get bitter. Und wir werden verbittert werden. But when we experience the goodness of God. Aber wenn wir dann die Güte Gottes erleben, oh, man. Wow. Then you know what? It doesn't matter how dark a circumstance is. Dann ist es egal, wie finster da die Umstände erscheinen mögen. That we'll always know that there's a light at the end of the tunnel, even though we don't see it. Dann wissen wir doch immer, dass da ein Licht am Ende des Tunnels ist, auch wenn wir es vielleicht im ersten Moment nicht sehen können. That's why in Psalm 23, verse 6. Und deshalb heißt es im Psalm 23, Vers 6. It says, only goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Deshalb heißt es, nur Güte und Barmherzigkeit werden uns folgen alle Tage unseres Lebens. And if you want to know, you might think, yeah, you know, I'm in an impossible situation and it's over for me. Und wenn du da denkst, na, meine Situation ist wirklich unmöglich und es ist schon eh vorbei. We have heaven. Wir haben den Himmel. Think about that for a few minutes. Denk mal ein paar Minuten darüber nach. We will be with him for eternity. Wir werden bei ihm sein für die Ewigkeit. We have heaven. Wir haben den so Himmel how bereits. Bad can it really be? Wie schlecht kann es denn werden? Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Help us not only to know about your goodness. Hilf uns, dass wir nicht nur einfach über deine Güte wissen, but to experience it. Sondern dass wir sie vielmehr auch erleben. But to be an intimate friend with your goodness. Dass wir tief vertraute Freunde mit dir sind und mit deiner Güte. So when the situations come that we can't even understand. Und wenn dann die Situationen kommen, die wir nicht mehr verstehen können. And there are many. Und da kommen ja viele. Father, we can just look to your goodness. Dass wir dann einfach auf deine Güte schauen können. That you're good. Nämlich, dass du gut you bist. Do good things. Und dass du gute Dinge tust. And you can't do anything but good for me. Und du kannst nichts anderes tun, als Gutes für mich. That there's something good in every circumstance. Es gibt etwas Gutes in jedem Umstand. Lord, help me to see that. Herr, hilf mir, hilf uns, das zu sehen. Help me to believe that. Hilf mir, das zu glauben. And Father, if there's something in the way for me experiencing that bucket of goodness over my head. Und Herr, wenn da irgendwas im Wege steht, so dass ich nicht diesen Kübel der Güte über meinem Kopf erleben kann. Father, show me what it is. Dann zeig mir, was da im Weg steht. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. And Lord, if there's one here. Und Vater, wenn jemand hier ist. That doesn't know you personally like Moses knew you. Eine Person, die dich nicht kennt, so persönlich wie Mose dich gekannt hat. And many of us here know you personally. Und, many of us here know und viele sind ja hier, die dich bereits persönlich kennen. Lord, I just pray. Herr, ich bitte einfach. If there's one here that doesn't know you, wenn es hier jemanden gibt, der dich nicht kennt, the God who forgives iniquity, den Gott, der das Unrecht vergibt and is merciful, und der Gott, der barmherzig ist and who's very personal, und der ganz persönlich ist. Just say this prayer. Wenn du das bist, dann sag einfach dieses Gebet. Dear Lord Jesus, come into my heart and live. Lieber Herr Jesus, komm in mein Herz und lebe in mir. Forgive me of my sin. Vergib mir meine Sünde. I want to be with you for eternity. Ich möchte bei dir sein für die Ewigkeit. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. For who you are. Dafür, wer du bist. What you're doing. Und was du tust. Thank you for our church. Danke für unsere Gemeinde. Father, we thank you for all the churches in the city that are proclaiming your news, your Vater, good news. Wir danken dir für alle Gemeinden hier in der Stadt, die deine gute Nachricht verkündigen. Bless them. Segne sie. As you've blessed us. So wie du auch uns gesegnet hast. We thank you and praise you. Und dafür danken wir dir und dafür preisen wir dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.